Eine Bank ist nicht besetzt. Auch hier Rabenkrähen. Sie wackeln am Wegrand entlang. Die Wiesen sind ihnen jetzt zu hoch. Aber bei den Bänken gibt's immer einen Bissen. Mein Blick gleitet einen Stamm hoch. Ich entdecke ein Nest oben in der Krone, ziemlich groß, aus Zweigen gebaut. Ich denke, es ist ein Krähennest. Rabenkrähen sind übrigens Nestbauer für Turmfalk und Walteule. Denen nämlich ist das Nestbau nicht in die Gene geschrieben. Eine Krähe schreitet heran, schaut mich mit ihren schönen, klugen Augen an. Komm, wirf mir doch einen Brocken zu. Auf dem Weg zum Schloss bin ich an den unteren Anlagen vorbeigegangen, ohne nach rechts und links zu schauen. Auf dem Rückweg empfangen mich in den unteren Anlagen schnatternde Gänse. Die meisten sind richtige Graugänse, aber es gibt auch ein paar weiß gescheckte. Vor ein paar Jahren noch hat es hier gar keine Gänse gegeben. Hier bei den Gänsen bin ich mit Dr. Friederike Woog verabredet. Sie kannte ich schon, als sie noch die Naturschutzjugend in Baden-Württemberg anführte. Während des Studiums hat sie sich in Gänse verliebt. Friederike leitet heute die vogelkundliche Abteilung des Museums. Woher kommen die Gänse hier eigentlich? Die ersten Graugänse hat man in den 80er Jahren an den Wernauer Baggerseen ausgewildert, sind also Gefangenschaftsflüchtlinge. Die sind aber erstmal dort geblieben. Nach und nach haben sie auch das Stuttgarter Stadtgebiet entdeckt. Die erste Brut hatten wir 1996 am Max-Eitsee, der sich im Stuttgarter Stadtgebiet befindet. Und seither brüten die dort jedes Jahr und die Population hat sich stark vermehrt. Also von einer Handvoll Gänse, wie ich mich noch daran erinnere, dass man die wirklich nur mal ab und zu gesehen hat, sind es jetzt über 155. Wir wissen nicht, ob das nur Gänse sind, die hier in Stuttgart erbrütet wurden. Vielleicht sind es auch Gänse, die von der Umgebung nach Stuttgart fliegen. Vor allem im Winter, wenn es kalt ist, bietet das Stadtgebiet ein bisschen mehr Wärme. Und da können sie vielleicht mehr zu fressen finden. Auf einmal über uns lautes Gekreische. Wir sehen merkwürdig langgestreckte Vögel mit, so viel kann ich erkennen, dicken Kopf, Gelbstirn-Amazonen. Eigentlich sind die doch in Mittelamerika zu Hause. Also das waren Gefangenschaftsflüchtlinge. Ja, es gibt Vermutungen, wer das gewesen sein könnte. Es flog erst ein Vogel rum, der einen sehr kalten Winter überlebt hat. Und dem haben wohl Menschen einen zweiten hinzugesellt. Zufällig war das ein Geschlechtspartner und die haben dann eben zum ersten Mal erfolgreich gebrütet. Daraus ist dann diese heute bestehende Population entstanden. Man sieht immer wieder auch andere Arten und Unterarten von Amazonen. Das heißt, wir vermuten, dass weiterhin auch Gefangenschaftsflüchtlinge ab und zu dazustoßen und sich teilweise vermischen. Das war 1986. Heute wird der Bestand auf 50 Tiere geschätzt. Sicher, die Winter sind milder. Dennoch, wie kann sich solch ein Tropenvogel bei uns im Winter ernähren? Sie ernähren sich viel von Knospen von verschiedenen Baumarten. Das ist eine recht ungewöhnliche Nahrung, das machen bei uns die meisten Vögel nicht. Sie stellen deshalb auch keine direkte Nahrungskonkurrenz dar zu einheimischen Arten. Anscheinend gibt es auch keine Konkurrenz zu den Hohltauben, die sowohl im Park als auch bei der Villa in den alten Baumhöhlen brüten. Mit unserem Klima kommen sie gut zurecht. Es hilft ihnen, dass hier in Stuttgart so richtig kalte Winter gar nicht mehr vorkommen oder doch sehr selten sind. Ärger gibt es zuweilen dort, wo die Amazonen schlafen gehen, etwa in Cannstatt. Merkwürdig nur, dass der Verkehrslärm auf der B14, der selbst um Mitternacht nicht aufhört, den Menschen viel weniger ausmacht als der Lärm oder die Geräusche der Papageien.